ARD. Toskana, Sommer 1822. Vor der Küste von Viareggio zerschellt ein Segelboot im Sturm. Der Dichter Percy B. Shelley ertrinkt. Fischer finden den Toten und verscharren ihn notdürftig am Strand. Seine Angehörigen wollen Shelley in Rom bestatten. Edward John Trelawney, ein Freund des Dichters, kümmert sich um die Formalitäten. Um die Überführung der Leiche überhaupt zu ermöglichen und die aus den Quarantänebestimmungen erwachsenen Hindernisse zu umgehen, wurde empfohlen, auf die alte Sitte der Leichenverbrennung zurückzugreifen. Ich ließ in Livorno aus Eisenstäben und starkem Eisenblech einen auf einem Gestell ruhenden Ofen machen. Dann besorgte ich einen Vorrat Holz und anderes Brennmaterial, von dem es heißt, dass die von Shelley so geliebten Hellenen es bei der Verbrennung ihrer Toten verwendeten. Asche zu Asche. Eine Kulturgeschichte der Feuerbestattung. Feature von Kirsten Heckmann-Jans. Wo dem Ertrunkenen ein vorläufiges Grab geschaufelt worden war, versammeln sich Mitte August 1822 Schaulustige, Soldaten und Beamte der Gesundheitsbehörde. Unter den Trauergästen ist Shelleys Ehefrau Mary, Autorin des Frankenstein-Romans. Lord Byron ist dabei und eben Edward John Trelawney. Ein dumpfer, hohler Laut, der dem Schlag einer Hacke folgte, schreckte uns auf. Das Eisen hatte den Schädel getroffen. Und bald war die Leiche freigelegt. Die Glieder trennten sich der Verwesung zum Trotz nicht vom Rumpf, sodass der Körper noch vollständig in den Ofen gelegt werden konnte. Bald lodern die Flammen und die Trauernden nehmen mit einer kleinen Zeremonie Abschied von dem Toten. Dabei wurde mehr Wein über Shelleys Leiche ausgegossen, als er zu Lebzeiten je getrunken hatte. Die Hitze der Sonne und des Feuers war so groß, dass die Luft zu vibrieren schien. Die Leiche öffnete sich und legte das Herz bloß. Das Stirnbein des Schädels, dort wo die Hacke getroffen hatte, fiel ab. Und da der Hinterkopf auf dem rotglühenden Rost des Ofens lag, kochte das Hirn buchstäblich und warf Blasen wie in einem Kessel. Das Feuer war so wild, dass das Eisen weiß glühend wurde und der Inhalt des Ofens zu grauer Asche verbrannte. Nur einige Knochenreste wurden von den Flammen nicht verzehrt. Was uns aber alle überraschte, war, dass das Herz erhalten blieb. Bevor meine Eltern gestorben sind, war das für mich immer selbstverständlich, weil ich als Kind auch so groß geworden bin, dass die Menschen in den Sarg kommen und in der Erde bestattet werden. So habe ich das bei meiner Oma erlebt und so war das üblich. Dann ist meine Mutter gestorben und ich hörte von meiner Schwester, dass sie verbrannt wird. Und das war für mich ein ganz seltsames und auch unangenehmes Gefühl. Erika Maurer. Sie war 40 Jahre alt, als ihre Mutter starb. Es war das erste Mal, dass sie sich mit dem Thema Bestattung auseinandersetzen musste. Diese Reduzierung auf ein Häuflein Asche ist für mich so das Gefühl, ja, jetzt ist der Mensch wirklich komplett weg. Dass der Mensch da im Sarg noch ganz, wie er war, in seiner Größe und allem da liegt, war für mich immer beruhigend. März 1911. Preußisches Abgeordnetenhaus. Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung des Gesetzentwurfs betreffend die Feuerbestattung. Meine Herren, Nach der christlichen Weltanschauung wird Gott die Leiber wieder erwecken. Und darum bettet der Christ seine Toten den Schlafenden gleich, um später gleichsam vom Schlafe erweckt zu werden. Die Erdbestattung wird ja nicht durch ein Dogma der christlichen Kirche verlangt, aber sie ist eine durch das Alter und dadurch geheiligte Sitte, dass unser Heiland in das Grab gelegt worden ist. Sehr richtig, raunt es rechts und in der Mitte des Parlaments. Die Vertreter von deutsch-konservativer Partei und Zentrum laufen Sturm gegen den Gesetzentwurf der königlichen Staatsregierung, der die Feuerbestattung erlauben soll. Die Konservativen bedauern, dass die Regierung ihre bisherige ablehnende Haltung aufgegeben hat. Und sie sehen die Lobbyarbeit der Feuerbestattungsvereine am Werk. Die hatten honorige Fürsprecher gewonnen. Ärzte, Rechtsanwälte, Philosophen, Politiker. Meine Herren, ich mache ferner auf die bekannte Tatsache aufmerksam, dass gute und schlechte Sitten und Beispiele, die in den oberen 10.000 herrschen, nach und nach in den unteren Volksklassen durchsickern und dann unfeinere und gröbere Formen annehmen. Die Feuerbestattung war inzwischen in fast allen deutschen Ländern zugelassen. Außer in den großen Königreichen Preußen und Bayern und im Großherzogtum Mecklenburg. Um 1900 gab es in etwa 20 Städten Krematorien, unter anderem in Heidelberg, Hamburg, Mainz und in Gotha. Trüb und düster schaute der Himmel darein, als ich am 10. Dezember vorigen Jahres nach Gotha fuhr, um dort einer Feuerbestattung beizuwohnen. Seit Jahrhunderten der ersten in Deutschland, welche keine bloß ausnahmsweise geduldete, sondern eine gesetzlich erlaubte war. Schreibt der Leipziger Mediziner Karl Reklam 1879 in der Zeitschrift Die Gartenlaube. Sinnend verfolgte ich das Spiel der tanzenden Schneeflocken, mit denen der Himmel Blumen auf den Sarg eines mir befreundeten braven Mannes zu streuen schien, welcher durch mich angeregt und als Mitglied des Gothaer Vereins für Leichenverbrennung einer der eifrigsten Förderer der Wiedereinführung der Feuerbestattung war. Seit ich im Mai 1874 zum ersten Male das Wort »die Feuerbestattung« niedergeschrieben, ist dasselbe zum technischen Ausdruck für die Sache geworden. Und diese Sache selbst? Sie wurde weit über Deutschlands Grenzen hinaus mit einer Lebhaftigkeit aufgegriffen, die ich mir nicht hatte träumen lassen. Es war, als ob auf eine Änderung des Bestattungswesens mit Sehnsucht gewartet worden wäre. Gotha war damals eine relativ kleine, aber fortschrittliche Stadt. Deutschland war politisch vielfach zersplittert, in viele kleinere und größere Territorien aufgesplittert. Norbert Fischer, Kulturhistoriker. Und Gotha, das Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, zählte hier einfach zu den fortschrittlicheren, die die Feuerbestattung gestatteten. Denn es gab massive Widerstände gegen die Einführung der Feuerbestattung. Es war Karl der Große, der im 8. Jahrhundert die Feuerbestattung verbieten ließ, bei Androhung der Todesstrafe. Der Frankenkönig wollte die wilden und treulosen Sachsen unterwerfen. Dazu gehörte, ihre heidnischen Bräuche durch christliche zu ersetzen. Das Verbot ließ sich nur mühsam durchsetzen, aber schließlich hielt es mehr als 1000 Jahre. Die christliche Liturgie setzte das Erdbegräbnis voraus und die Feuerbestattung war ja auch als Todesstrafe innerhalb des Christentums bekannt. Die sogenannten Ketzer, die sogenannten Hexen wurden ja im Mittelalter verbrannt. Und so musste es der Kirche als Provokation erscheinen, wenn mit einmal das, was sie einst als Todesstrafe praktiziert hatte, nun zur regulären Bestattungsart werden sollte. Im preußischen Abgeordnetenhaus von 1911 streiten unter anderem Vertreter der Fortschrittlichen Volkspartei und der Nationalliberalen Partei für die Feuerbestattung. Adolf Hoffmann spricht für die Sozialdemokraten. Die erste Petition, die wegen der Feuerbestattung an dieses Haus gekommen ist, ist, wie man aus den Akten des Hauses feststellen kann, hier bereits in der Session 1855-56 eingegangen. Damals ist ein Dr. Trusen schon für die Verbrennung eingetreten und hat darauf hingewiesen, wie notwendig dieser Kulturfortschritt wäre. Ich will nur an ein Wort von Virchow erinnern. Am 15. März 1893 war es, als Virchow hier im Hause sagte, zur Zeiten größerer Epidemien sollte die Feuerbestattung geradezu als notwendig anerkannt werden. Sehr richtig, tönt es diesmal von links. Mit der Industrialisierung und der Verstädterung in Deutschland war es zu einem starken Bevölkerungswachstum gekommen. Als die städtischen Friedhöfe sich immer mehr füllten, greifen Vertreter des aufgeklärten Bürgertums alte Ideen aus der Antike auf. Statt die Leichen in der Erde zu bestatten, sollen sie eingeäschert werden, um Platz zu sparen und aus hygienischen Gründen. Hochgradige Hitze hat sich nach meiner Erfahrung auch schon bei Temperaturen unter der Verbrennungshitze als wirksames Vernichtungsmittel der Mikroorganismen und Ansteckungskeime erwiesen. Indes, die wirkliche Verbrennung gewährt eine ungleich größere Sicherheit. Für große Städte sollte daher die Feuerbestattung ganz besonders anzustreben sein. Da Massenbegräbnisse auf den oft in unmittelbarer Nähe bewohnter Gegenden gelegenen Kirchhöfen die Besorgnis immer wieder wachrufen, dass die Gefahr für die Nachbarschaft nicht ausgeschlossen ist. Muss denn in Preußen alles diktiert und reglementiert werden? Kann man denn nicht wenigstens etwas freien Willen dem Bürger da lassen, wo es niemand schadet oder hindert? Und wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, recht kurz zu sein, dann könnte ich Ihnen eine ganze Reihe von Stellen aus dem Alten Testament anführen, aus denen die Leichenverbrennung hervorgeht. So zum Beispiel Jeremias, Kapitel 34, Vers 5. Da heißt es, du sollst in Frieden sterben. Und wie man über deine Väter und vorige Könige, so vor dir gewesen sind, gebrennet hat, so wird man auch über dich brennen. Nach der zweiten und dritten Lesung des Gesetzentwurfes betreffend die Feuerbestattung stimmten die Abgeordneten am 20. Mai 1911 mit äußerst knapper Mehrheit der Vorlage zu. Ja-Stimmen 157, Nein-Stimmen 155. Wenige Wochen später, am 20. Juni 1911, fand das Gesetz im preußischen Herrenhaus eine Mehrheit von immerhin 6 Stimmen. Ja, also wir sind hier in Dresden im Krematorium in Einfachheim. Es sind 3 Etagenelfen. André Ritter, Techniker im Krematorium Dresden-Tolkewitz. Das heißt, wir haben oben eine Hauptverbrennung, wo der Sarg einfährt. In der Mitte die Resteverbrennung und ganz unten die Abkühlzone. Das Krematorium in Tolkewitz besteht seit 1911. Seit 2005 gibt es eine völlig neu errichtete Anlage. Gestiegene Umweltstandards hatten den Neubau notwendig gemacht. Dann haben wir im Prinzip im Hintergrund von der Anlage noch eine Nachverbrennung. Da verbrennen wir die Abgase bei 850 Grad, damit im Prinzip die ganzen Dioxine, Furane, die ganzen Giftstoffe nochmal eine Art wie keimfrei sind dann. Die Verbrennung in der Hauptverbrennung dauert ja 1 Stunde. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die obere Kammer frei ist, bevor wir den Ofen neu beschicken können. Das sind im Prinzip die nächsten, die dann eingefahren werden von Feuerbestatter. Das erste Krematorium im Königreich Sachsen war 1906 in Chemnitz eingeweiht worden. 2 Jahre später beschlossen die Dresdner Stadträte den Bau eines kommunalen Krematoriums. Den Auftrag für den Entwurf erhielt der Architekt Fritz Schumacher, erzählt der Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Ulrich Hübner. Fritz Schumacher war Professor hier an der Technischen Hochschule und sowohl Architekt als auch Architekturtheoretiker, weil er sehr viele Bücher auch zur Architektur veröffentlicht hat. Man kann in diesen Büchern lesen, dass ihm das Thema Krematorium, Thema Tod, anscheinend ein besonderes Anliegen war. Auf einer zeitgenössischen Abbildung sieht man über seinem Schreibtisch die Toteninsel von Arnold Böcklin hängen. Wenn wir jetzt elbseitig uns das Krematorium anschauen, sehen wir eigentlich diese Bildbetrachtung der Toteninsel in Stein gehauen, hier durch Fritz Schumacher. Der Architekt vermied weitestgehend die bei den ersten Krematorienbauten üblichen historisierenden Formen, die Anlehnung an Kirchen- und Tempelarchitektur. Schumachers Tolkewitzer Krematorium ist im damals modernen Stil der Zeit errichtet. Ein Haus für die Toten im Jugendstil. Die technische Einrichtung verbarg Fritz Schumacher im Untergeschoss des einem monumentalen Grabmal nachempfundenen Baues. So gilt es denn, für die Wirkung des Sakralen einen Ausdruck zu finden, der seine Kraft nicht aus dem Material historischer Formen zieht, sondern aus dem Urmaterial, mit dem Baukunst wirkt und schafft. Schreibt Fritz Schumacher und zählt dazu unter anderem die Lenkung des Lichts, die Verteilung der Schatten, den sinnvollen Gebrauch der Farben und die Verknüpfung mit edlen Baustoffen. Ein Jahrhundert später setzen die Berliner Architekten Charlotte Frank und Axel Schultes mit ihrem modernen Krematoriumsbau in Berlin-Treptow Maßstäbe. Als der Wettbewerb ausgeschrieben wird, spricht sie der Senatsbaudirektor Hans Stimmern an. Stimmern kam da mal auf uns zu. Wollt ihr an einem Wettbewerb für ein Krematorium teilnehmen? Wenn man das in Deutschland hört, ist ja ganz klar, welcher Hintergrund da sofort auftaucht. Diese ganze Holocaust-Assoziation, die macht einen das sehr schwer. Und dann dachte ich aber eine halbe Minute später, mein Gott, damit hat Architektur angefangen auf der Welt. Mit Totengedenken, zum Beispiel in Ägypten, mit dem ersten Bauen in Stein. Und das haben wir dann sehr, sehr gerne übernommen, obwohl man natürlich sich erst einmal an diese Totenverwahrung und Totenbehandlung und das ganze Processing da gewöhnen muss. Also das war zum Teil ganz schön schwierig am Anfang. Aber die architektonische Aufgabe ist natürlich unglaublich reizvoll. Es gibt das Wort im Alten Testament, du bist von Erde und sollst zu Erde werden, was auch bei den Beerdigungen immer noch gesprochen wird. Da stellte man sich sehr bildhaft vor, dass da eben der Mensch als Ganze wieder in die Erde gelegt wird. Und man hatte Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen, dass auch die Aschereste des Menschen auch der Mensch ist, den man dann der Erde wieder übergibt. Ulrich Seelemann, Präsident des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Im Glaubensbekenntnis heißt es ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und das stellte man sich sehr bildlich vor, wie so in der schönen Geschichte Jesus, der Lazarus aus dem Grab holt und der dann auch körperlich wieder rumwandelt. Und wenn jemand verbrannt ist, dann ist das ein bisschen schwerer vorzustellen. Ist schwieriger für Angehörige, deswegen bin ich auch noch heute kein großer Fan der Feuerbestattung. Wenn man den Menschen, den geliebten Menschen, der nun nicht mehr lebt, einfach so den Flammen übergibt und damit ist die Endgültigkeit, die Zerstörung, das Wegwischen der Erinnerung auch noch stärker. Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich und daran kann auch Architektur nichts ändern. Aber einen Raum herstellen und in dem Fall eben diese große, wie wir sagen, Kondolenzhalle. So einen Raum für alle und keinen, wo die Trauergruppen sich einfinden können. Diesen Raum als Besänftigung, als Beruhigung, als ja auch Ermutigung, das Unabänderliche dann eben auch zu ertragen. Einen solchen Raum der Ruhe und der Stille. Das war unsere Hauptabsicht. Und das ist uns auch, wie eigentlich bei keinem anderen Projekt, gelungen, das mit einer gewissen Notwendigkeit umzusetzen. Dass da eben nichts erfunden worden ist an Architektur, in Anführungsstrichen, sondern dass dieser Raum dieser Bestimmung tatsächlich auch nachgehen kann. Was wir wollten, war die Trauernden entlasten, nichts als das. Wir wollten weg von dem, was viele Friedhofskapellen so an sich haben, an Bedrängnis, an auch düsterer Grablegeatmosphäre. Es ist eigentlich ein Platz. Die Italiener sagen Piazza Coperta, also ein gedeckter Platz. die Säulen, wir werden immer gefragt, warum 29? Diese Säulen sind sozusagen die ersten 29 Trauergäste, die den Raum verdichten, gliedern, beleben, im schönsten Fall also beseelen. Diese Säulen sind aber sehr wichtig auch, um dieses Schwere dieser steinernen Hülle leicht zu machen. Wir wollten diese Leichtigkeit des Steins. Und die hängt natürlich unmittelbar vom Licht und wie das Licht in diesen Raum hineinkommt ab. Die Säulen sind also ganz kontrakonstruktiv gedacht, ausgerechnet da, wo sie dieses schwere, 60 cm dicke Stahlbetondach tragen, ausgerechnet da fällt das Licht hinein. Und das macht diese besondere Atmosphäre zwischen leicht und schwer. Zurück zu den Anfängen der modernen Feuerbestattung und nach Dresden. Die sächsische Hauptstadt hat eine besondere Bedeutung für die Geschichte der Kremation. Hier gründete der Medizinalrat Friedrich Daniel Küchenmeister den ersten Feuerbestattungsverein, die Urne. Und hier wurden die ersten modernen Einäscherungen in Deutschland erprobt. Jens Börner, der Leiter des Krematoriums. Technische Möglichkeiten für eine Feuerbestattung waren in Europa noch nicht vorhanden. Eine Einäscherung im offenen Feuer, also unter freiem Himmel, wie das beispielsweise bei Shelley im Jahre 1822 in Italien passiert ist, denke ich, konnte man sich im christlichen Europa nicht vorstellen. Das war auch nie Ziel der Feuerbestatter, sondern man hatte schon nach Möglichkeiten gesucht, die Einäscherungen im geschlossenen Feuer durchzuführen. Und eben wieder der Dresdner Medizinalrat Küchenmeister und der Leipziger Mediziner Karl Reklam haben geschaut, was passiert denn in der technischen Entwicklung. Und man ist hier auf Friedrich Siemens gestoßen. Er hatte ja das Glaswerk in Dresden und ging dann mit Friedrich Siemens ins Gespräch, ob er sich vorstellen könnte, hier eine Leichenverbrennung durchzuführen. Und diese Diskussion hielt einige Jahre an. Schließlich entwickelten Ingenieure der Dresdner Glashütte ein Verfahren, bei dem keine Flammen in den Verbrennungsraum gelangten. Die Kremation fand in hocherhitzter Luft statt. Wir wissen, dass am 9. Oktober 1874 mit der Einäscherung von Lady Dilke hier in Dresden im Glaswerk der Firma Siemens die erste moderne Einäscherung vollzogen werden konnte. Einige Wochen später die zweite Einäscherung mit der Frau Sanitätsrat Tilenius. Wir wussten aber nicht die Hintergründe. Wer waren die Frauen? Wie kamen die nach Dresden, gerade Lady Dilke als Engländerin? Nach Recherchen der Marburger Historikerin Marion Stein starben beide Frauen sehr jung. Die 23-jährige Ehefrau des Mediziners Tilenius starb an Diphtherie. Ihr Mann ließ den Leichnam von Stuttgart nach Dresden überführen, damit die Verstorbene aus wissenschaftlichen Gründen in den Siemenschen Glaswerken eingeäschert werden konnte. Die bei der Geburt ihres Sohnes verstorbene 28-jährige Lady Dilke hatte testamentarisch verfügt, dass sie verbrannt werden wollte. Ihre Familie begleitete den Leichnam auf der damals sehr mühseligen langen Reise von England nach Dresden, um ihren Wunsch zu erfüllen. Für die Einäscherung von Lady Dilke und von Frau Sanitätsrat Tilenius, es waren noch weitere Testeinäscherungen vollzogen worden, gab es Sondergenehmigungen von verschiedenen sächsischen Ministerien. Es wurde genau Protokoll geführt über die Einäscherung. Nachdem die technische Möglichkeit einer hygienisch einwandfreien und pietätvollen Einäscherung nachgewiesen werden konnte, gab es keine weiteren Genehmigungen mehr, sodass dann in Dresden mit den Einäscherungen Schluss war. Der Kampf um die Feuerbestattung soll im Königreich Sachsen noch mehr als 30 Jahre dauern. Und Dresden blieb dabei ein Zentrum der Bewegung. Im Juni 1876 traf sich hier der erste europäische Feuerbestattungskongress. Und hier war frohe Botschaft aus Gotha zu hören. Herzog Ernst II. Von Sachsen-Coburg-Gotha hatte genau in dieser Zeit den Bau eines Krematoriums in Gotha bewilligt. Und diese Euphorie führte dann auf dem Feuerbestattungskongress dazu, dass man spontan 9.250 Mark gesammelt hat. und damit den finanziellen Grundstock für das Krematorium in Gotha gelegt hat, was ja dann 1878 Einweihung feiern konnte. Das Interesse von weiten Kreisen des Bildungsbürgertums, zu denen eben auch Jakob Grimm zählte und Gottfried Keller, beruhte auf dem großen Interesse an den antiken Idealen, an der antiken Ästhetik, die jetzt im 19. Jahrhundert im Bildungsbürgertum eine immer größere Rolle spielte. Der Kulturhistoriker Norbert Fischer. Dichter wie Uhland, Justinus Kerner und andere vertraten diese Ideale im 19. Jahrhundert, wie sie ja auch schon zuvor von der deutschen Klassik auch vertreten wurden. Und da gehörte einfach die Feuerbestattung mit hinein. Wenn der Mensch ein faulend Aas lieget unter Erd und Gras, in und auf ihm Würmer, Käfer, sagen sie, der müde Schläfer ruht nun süß im Erdenschoß. Ich doch sage, herbes Los. Dichtete der Arzt und Schriftsteller Justinus Kerner Mitte des 19. Jahrhunderts. Glaubt, am schönsten wär noch heut das Verbrennen alter Zeit. Feuer lässt zurück keine Totenköpf und Totenbeine. Was als Asche kam zur Welt, flug's in Asche niederfällt. Und zum Trotz dem kalten Tod glüht ein heißes Morgenrot. Solches trägt in Himmelslüfte über Moder, über Grüfte eines Menschen letzten Rest. Das ist Tod nicht, ist ein Fest. Vor dem Fest, vor der Freigabe des Leichnams, findet eine sogenannte zweite Leichenschau statt. Der Rechtsmediziner Uwe Möbus kommt schon früh morgens ins Krematorium Dresden-Tolkewitz, um die Verstorbenen zu untersuchen. Bei der zweiten Leichenschau geht es jetzt nicht zu schauen, ob die Bahnüberfahrung eine Bahnüberfahrung in dem eigentlichen Sinne wäre, sondern zu schauen, ob die Todesfälle, die von den Ärzten der ersten Leichenschau als natürlich angegeben wurden, ob sich da Anhaltspunkte finden, die auf einen nicht natürlichen Tod hindeuten. Heißt zum Beispiel, dass der Arzt bestimmte Befunde bei der ersten Leichenschau möglicherweise fehlgedeutet hat, nicht als solche erkannt hat, beziehungsweise die Sorgfalt nicht in dem Maße walten lassen hat, dass er darauf gekommen wäre. Die gesetzlich vorgeschriebene zweite Leichenschau sollte das Argument der Feuerbestattungsgegner entkräften, dass durch die Einäscherung Verbrechen wie Mord oder Totschlag vertuscht werden könnten. Finden wir also bestimmte Fälle, wo es Anhaltspunkte gibt, beziehungsweise wo sich Widersprüche ergeben zwischen den Befunden an der Leiche, beziehungsweise Totenschein, werden diese Leichen angehalten. Dann wird zunächst mit dem totenschauhaltenden Arzt gesprochen, weil wir ja die Situation bei Auffindung gar nicht kennen. Und wenn für uns Zweifel bestehen bleiben, beziehungsweise die Befunde eindeutig sind, werden diese Fälle der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Genaue Statistik führen wir nicht. Ich sage jetzt mal pro Woche 1 bis 2 Fälle, die dann weitergemeldet werden zur Staatsanwaltschaft. Und das heißt, bezogen auf die Verbrennungen wöchentlich 2 auf ca. 150 Fälle. Im 19. Jahrhundert war die Feuerbestattung noch eine exklusive und kostspielige Angelegenheit. Das änderte sich vor allem in den 1920er Jahren. Die Feuerbestattungsgenossenschaften reihten sich ein in die Idee der Arbeiterbewegung, die Anhänger von der Wiege bis zur Bahre zu umsorgen, mit den unterschiedlichen Vereinen und Gruppierungen. Ich möchte nur an das Stichwort Arbeiterkulturbewegung erinnern. Und hier bot die Einäscherungspraxis eine preiswerte Möglichkeit, zu der man schon zu Lebzeiten durch entsprechende Beitragszahlungen beitragen konnte, ohne dass man dann noch bei der Bestattung selbst große Kosten hatte. Und man wusste sich im Beisein von den Genossen. Die sozialistischen und kommunistischen Feuerbestattungsgenossenschaften unterhielten eigene Sarglager, sie unterhielten eigene Bestattungsbetriebe, sodass man immer im eigenen politischen Umfeld blieb. Die Propagierung der Feuerbestattung einerseits durch die sozialistische Arbeiterbewegung, andererseits durch die Freidenkerbewegung hing ganz stark mit dem reformerischen, vielleicht auch revolutionären Potenzial der Feuerbestattung zusammen, denn sie galt ja als unchristliche Bestattungsart. Und hier sahen sowohl Arbeiterbewegung wie auch Freidenker einen Katalysator, um ihre Ideen, ihre Reformideen umzusetzen. Insofern rekrutierten sich viele, viele Anhänger aus den Kreisen der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie und auch der Freidenkerbewegung. Da muss man zunächst wissen, dass die Freidenker damals, ich will mal zuspitzen, ein Club von Philosophen waren, die das Licht der Aufklärung in den Glauben bringen wollten, so Junghegelianer etc. Horst Groschop, Direktor der Humanistischen Akademie Deutschland. Frei im Denken, nicht frei im Tun, frei im Denken. Wilhelm Liebknecht etwa war einer, der dazu gehörte. Und daneben bildet sich die freireligiöse Bewegung, die frei sein wollten von Religion oder frei in der Religion. Und dort entwickelt sich auch eine Fraktion, die sich für Feuerbestattung einsetzt. Diese Freidenker verbanden das, was sie taten, mit Dienstleistungen. Es war ein großer Betrieb, der damit entstand. Und wenn man dort Mitglied war, das war da so in Berlin im Volksmund, hieß das der Schmorverein, dann konnte man beim Zigarettenhändler monatlich einen Beitrag zahlen in diese Kasse und bekam dann, wenn man gestorben war, also eine Bestattungskasse, die entsprechenden Dienstleistungen von diesem Verein. Und die hatten vor dem Nationalsozialismus so 600.000 Mitglieder. Wir stehen jetzt am Kolumbarium, entworfen von Paul Wolf, im Zusammenhang mit seiner Aufgabe, den Urnenhain zu erweitern. Paul Wolf war ein starker Vertreter der Friedhofsreformbewegung. Er war auch im Reichsausschuss für Friedhof und Denkmal, der 1921 in Dresden gegründet wurde. Christine Spitzhofer vom Amt für Kultur- und Denkmalschutz in Dresden führt durch den Urnenhain Teutowitz. Kolumbarium kommt aus dem Lateinischen, stammt vom Wort Taubenschlag eigentlich ab. Und sie haben hier über einem Sockel Fächer, geschlossene Fächer mit einem Deckel, wo die Inschrift eingraviert werden konnte. Wir haben auch offene Urnenfächer, wo dann wieder die Ascheurne in eine Zierurne eingestellt werden muss. Und in der Fläche, in diesen Höfen, da gab es dann ursprünglich eine gestaltete Grünfläche. Man wollte hier eine ruhige Grünfläche und dann diese Urnenregale. Der Dresdner Stadtbaurat Paul Wolf wollte durch die Umgestaltung des Urnenhains ein Zusammenspiel von Architektur, Garten- und Bildhauerkunst erreichen. Die Ascheurne sollte würdevoll bestattet werden und die Gesamtanlage den Hinterbliebenen Trost spenden. Er hatte auch noch den großen Gedanken, dass man einen großen Aschesee macht mit einem Bogen drüber und dass die Asche in diesen See gegeben wird. Der Mensch geht wieder zurück in die große Gemeinschaft der Toten. Das war so ein Gedanke von ihm. Das ist aber nicht angekommen, also das hat er nicht im Entwurf irgendwo durchsetzen können. Aber man könnte fast denken, dass heute diese namenlosen Urnenfelder, das ist dann eigentlich eine Fortführung vielleicht dieses Gedankens. Auf dem 7 Hektar großen Urnenfriedhof befinden sich zahlreiche unter Denkmalschutz stehende Ehrengräber. Künstler, Wissenschaftler, Ärzte, Schauspieler, Musiker ließen sich hier bestatten. Bekannte Bildhauer wie Peter Pöppelmann und Georg Wirba gestalteten Schmuckurnen und Grabmäler. Auch drei größere Gedenkanlagen befinden sich auf dem bewaldeten Gelände. Gedenkanlagen für Menschen, die sich nicht für oder gegen eine Feuerbestattung entscheiden durften. Birgit Sack, Leiterin der Gedenkstätte Münchner Platz. Zwei Gedenkanlagen gedenken eben Opfern aus der NS-Zeit und eine Gedenkanlage ist für Opfer aus der Zeit nach 1945, aus der Zeit der DDR. die beiden für NS-Opfer. Das ist zum einen eine Anlage zum Gedenken an die Opfer der Euthanasieanstalt Pirna-Sonnenstein und zum zweiten eine Anlage für KZ-Opfer. Auf dem Sonnenstein in Pirna wurden ja zwischen 1940 und 1941 über 13.000 Menschen vergast, geistig Behinderte und psychisch kranke Menschen ganz überwiegend. Und ein Teil der Urnen dieser Menschen ruht jetzt auf diesem Urnenhain in Dresden-Tolkewitz. Diese Gedenkanlage ist noch recht jung. Sie wurde 2004 eingeweiht und es liegen dort etwa 300 Urnen, wobei nicht alle namentlich identifiziert werden konnten. Auch für die Ermordeten der Konzentrationslager Flossenbürg und Schwarzheide befindet sich eine Gedenkanlage in Tolkewitz. Und seit 1998 eine für die Opfer der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR-Justiz. 1952 wurde die Vollstreckung der Todesstrafe zentralisiert und der erste Ort einer zentralen Hinrichtungsstätte war eben Dresden. Und das war in den Jahren 52 bis 56. Das wiederum war sozusagen die Hochphase des Stalinismus und des Kalten Krieges. Das heißt, in dieser Zeit sind die meisten Todesurteile vollstreckt worden. Also es waren insgesamt 66. Diese Menschen, die dann in Dresden hingerichtet wurden, die wurden also von verschiedenen Bezirksgerichten und auch vom Obersten Gerichtshof zum Tode verurteilt, kamen zur Vollstreckung nach Dresden und wurden dann eben auch anonym in Tolkewitz in einem Sammelgrab verscharrt. Indem man die Menschen eben zur Asche machte, war es eben auch nicht mehr möglich, die wahre Todesursache möglicherweise noch aufzuklären. Also das denke ich, dass das sicherlich eine Rolle dabei gespielt hat. Zu den Hingerichteten gehörte beispielsweise Elli Barzates. Sie war Anfang der 1950er Jahre Chefsekretärin des damaligen Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Elli Barzates hatte einen Lebensgefährten, Karl Laurenz, der dem SED-Regime sehr kritisch gegenüberstand und auch aus der SED dann ausgeschlossen wurde und als Journalist tätig war. Und sie hat ihm also Informationen zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, dass er sie für seine wissenschaftliche Arbeit benötige. Karl Laurenz hat diese Informationen und Dokumente an die Organisation Gehlen, das ist der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes gewesen, weitergegeben. Und die beiden sind dann wegen Spionagetätigkeit vom Obersten Gerichtshof in einem geheimen Prozess ohne Verteidiger zum Tode verurteilt worden. Von ihr gibt es also kein Schuldeingeständnis und es spricht auch einiges dafür, dass sie tatsächlich im Unklaren war über die Konsequenzen ihres Handelns. Einfahrt ist immer hier. Das ist im Prinzip jetzt der Weg, den der Sarg gehen würde, im Prinzip bis zum Ofen, den wir jetzt auch gehen. Krematorium Baumschulenweg, Berlin-Treptow. 1999 eröffnet. Die Anlage ist computergesteuert. Den Transport der Särge haben Roboter übernommen. Sie funktionieren über Induktionsschleifen, erklärt der technische Leiter Ronald Jakob. 628 Lagerplätze haben wir hier. So, das Fahrzeug lagert die Särge hier ein, sucht sich selbstständig den Platz, lagert immer so ein, dass es die kürzeste Fahrwege hat. Es fängt nicht bei Lagerplatz 1 an. Arbeitsplatz von den Einäscherer. Eine Einäscherung dauert mindestens 55 Minuten. Nach 55 Minuten wird dieses Button hier schwarz. Der Kollege muss dann gucken, dass nichts mehr von der Leiche auf den Brückenstellen liegt. Es würde dann alles hier auf dieser Drehplatte liegen, die ganzen Überreste. Und dann im Prinzip, wenn dieses Button schwarz ist, kann der Prozess beendet werden. Da fragt der Rechner erstmal mal ab, ob die Asche gezogen ist und alles, damit kein Vermischen passiert. Ja. Da muss diese Aschewanne noch gezogen werden, das muss bestätigt werden. Dann im Prinzip lässt sich erst der Prozess beenden. Und bevor der Prozess überhaupt beendbar ist, dreht die sich. Und damit fallen die Überreste hier in die Aschekühlung. Also eine der Aufgaben, die an der Stelle für mich da sind, ist, dass man den Menschen klar macht, dass es hier eben nicht so romantisch in Anführungszeichen zugeht mit einem Verbrennungsplatz und Scheiterhäufen, sondern dass ein Krematorium ein hochmoderner Betrieb ist, der ökologischen Anforderungen, also möglichst geringe Umweltverschmutzung, aber auch Energieeffizienz dienen muss. Und von daher kann man das nicht mehr so hautnah erleben, wie natürlich dort, wo eine sozusagen eine offene und sichtbare Zerstörung des Körpers stattfindet. Der Berliner Bestatter und Buddhist Ulrich Gscheidl sieht es als seine Aufgabe, die Angehörigen zunächst auf die so fremde Situation in den Krematorien vorzubereiten. Wie analog der Gang zum Grab gehen wir jetzt eben gemeinsam zur Verbrennungsstätte, dem Ofen rüber. Und dort ist es dann je nach Zugehörigkeit so, dass wir zum Beispiel auch einen Mönch dabei haben oder eine Mönchsgruppe, die dann das Herzsutra vorträgt, rezitiert. Oder dass wir diesen Weg mit Trommelschlägen begleitet haben schon. Das sind aber Dinge, die muss man dann eben besprechen. Was passt zu der Person und ihrem rituellen, spirituellen Hintergrund? Wo es möglich ist, versucht Ulrich Gscheidl, den rein technischen Charakter des sogenannten Einfahrtraums aufzubrechen. Durch Bilder, Kerzen oder Statuen. Und in manchen Krematorien muss man da eben auch in den Keller runtersteigen. Das ist dann auch nicht so angenehm. Aber man kann einfach versuchen, sozusagen den Wünschen entgegenzukommen und zu gucken, wie können wir das realisieren, was den Menschen wichtig ist. Und wenn sie eben aus einer fremden Kultur kommen, muss man erstmal fragen, ja, was ist denn das, was für sie wichtig ist? Dieses Anstecken des Scheiterhaufens, das ist zum Beispiel etwas, was eben auch rituell zugewiesen ist, dem ältesten Sohn meistens. Das transformieren wir sozusagen in dieses auf den Knopf drücken, damit der Sarg sich in Bewegung setzt, um ins Feuer zu fahren. So, jetzt wird ein Unterdruck erzeugt. So, wenn der Unterdruck jetzt da ist, leuchtet die Lampe wieder und der Sarg kann eingefahren werden. Das soll verhindern, dass im Prinzip Flammen rausschlagen. Hier bei der Einfahrt mit bei sein, das gibt es ja. Die stehen dann im Prinzip so auch hier in dem Bereich und sind damit bei, wenn das Zeug eingefahren wird. Kommt aber nicht allzu oft vor. Also sagen wir so, aus dem asiatischen Raum öfters, ja, aber hier von Einheimischen eher nicht so sehr viel. Also es spielte, glaube ich, schon eine Rolle, das Ritual, die christliche Beerdigungsfeier. Ulrich Seelemann, Konsistoriumspräsident. Der Gottesdienst und dann hinterher auch die Beerdigung selbst, das Versenken des Menschen in der Erde wieder, des Verstorbenen, du bist von Erde und sollst wieder zu Erde werden. Das hatte sich eingeschliffen, das war für Menschen ein wichtiges Abschiedsritual. Und nun war man durch diese technischen neuen Möglichkeiten plötzlich darauf gestellt, ein neues Ritual erfinden zu müssen, was letztendlich aber die gleichen Wirkungen hat. Denn dieses Ritual ist ja nicht für sich selbst da, sondern hat den Sinn, einmal die Endgültigkeit klar zu machen. Auf der anderen Seite auch den wichtigen Sinn, den die Hinterbliebenen zu trösten und von der Hoffnung zu erzählen, von der Auferstehungshoffnung, von der Hoffnung der Wiederbegegnung, des Wiedertreffens. Und das war dann mitten mal weg. Man musste also praktisch für diese neuen Gegebenheiten völlig neue Rituale finden, die übrigens auch in der Bundesrepublik sehr in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich gefunden worden sind. Es gibt ja in manchen Gegenden ist es üblich, dass die kirchliche Trauerfeier vor der Verbrennung stattfindet und dann nur noch, wenn überhaupt mit kirchlicher Beteiligung, aber mit in ganz kleinem Rahmen nachher die Urnenbeisetzung. Und es gibt auch die Sitte, die ist hier in Berlin verstärkt eigentlich, dass die eigentliche Abschiedsfeier, die Abschiedszeremonie erst bei der Urnenbeisetzung stattfindet. Daran merken Sie schon, dass man neue Wege überhaupt erstmal ausprobieren musste und finden musste, wie gestalten wir jetzt mit dieser Technik, wenn ich nicht mehr dem Menschen die Erde übergebe, sondern erst einen Menschen habe, der nachher eine Urne mit Asche, wie gestalte ich dann dieses Übergangs- und Abschiedsritual? bin in Indien aufgewachsen und habe dort im Umkreis der Freunde auch Todesfälle natürlich erlebt und durfte bei einigen Beerdigungen dabei sein. Rainer Doro. Auch heute noch reist der Mediziner immer wieder nach Asien, studiert die Rituale und Gebräuche. Es gibt öffentliche Verbrennungsstätten. Damals, das war in den 50er Jahren, als ich dort war, wurde noch sehr viel in öffentlichen Plätzen sozusagen außerhalb der Stadt mit Holz verbrannt. Heute sind es wohl moderne Krematorien im Gewicht in den größeren Städten. Damals war es eben so, dass dann die Angehörigen zu diesen Verbrennungsstätten gingen und dort selber, meistens ein männliches Mitglied der Familie, ein älteres, dort die Verbrennung selber vornahm, indem er den Scheiterhaufen dann oder den Verbrennungshaufen dann anzündete auch. Vorher gab es noch mit Priestern zusammen all die möglichen Zeremonien. Die Toten bekamen Beigaben und Reisig wurde aufgelegt und auch viele Blumenkränze waren um das Grab, um den Scheiterhaufen rum oder um den Verbrennungshaufen rum. Und soweit ich den Hinduismus verstanden habe, geht es darum, dass ja die Hindus wie auch die Buddhisten an die Wiedergeburt glauben. Das heißt, dass der Gestorbene, in seine Seele muss vom Körper befreit werden. Und eine wesentliche Form der Befreiung ist, dass man eben die Leiche verbrennt und der Seele dann gestattet, in einen Zwischenzustand zu kommen, bis sie einen neuen Körper findet. Und auch diese wiederholten Gedenken an die Toten und die ganzen Zeremonien sollen der Seele helfen, einen neuen Körper zu finden, also die Wiedergeburt zu beschleunigen. Nach der Verbrennung, nachdem also quasi die Asche aufgesammelt wird, wird sie dann in einer Zeremonie in den nächstgelegenen Fluss. Nicht alle Familien können sich natürlich leisten, in dem heiligen Fluss Ganges ihre Asche beizusetzen. Viele gehen dann an die größeren Flüsse in der Nähe, wo die Asche zusammen in kleinen Gefäßen zusammen mit Blumen in den Fluss übergeben wird. Und dort eben auch hilft, die Seele zu reinigen und der verstorbenen Seele den Weg durch den Reinigungsprozess zu erleichtern in den neuen Körper. Jetzt sind wir in der Ascheaufbereitung, also bei uns im zweiten Untergeschoss. Wenn es relativ schnell hintereinander geht, ist natürlich die Asche noch nicht richtig ausgekühlt. Also so sieht dann eine normale Asche aus. Das wird dann nochmal gemahlen. Geht man nochmal mit dem Magneten durch, damit diese ganzen Krampen und so, der Sarg wird ja meistens noch unten getackert und so, das kommt dann noch raus. Und dann kommt diese Aschewanne hier drin, die Aschemühle, über eine Magnettrommel fällt dann die Überreste hier drin in die Aschemühle, dann wird das Ganze gemahlen und dann hier unten in die Urne verbracht. Darüber Aschekapsel. Vorher werden größere Metallteile aus der Asche entfernt, wie künstliche Hüft- und Kniegelenke, Herzschrittmacher. Das Zahngold dagegen gehört mit in die Urne. Und mit Hilfe dieses Werkzeugs wird die Aschekapsel dann amtlich verschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Niederschlagung der NS-Diktatur war die Feuerbestattung, waren die Krematorien erstmal für Jahrzehnte kein Thema öffentlicher Diskurse. Das hing mit der Diskreditierung der Krematorien durch die Nationalsozialisten zusammen. Was einst als Fanal des Fortschritts gefeiert worden war, wurde ja in den Konzentrations- und Vernichtungslagern zum Mittel der Massenvernichtung. Übrigens unterstützt teilweise von denselben Zivilingenieuren, die zuvor kommunale Krematorien gebaut hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die einzige Periode, wo die Einäscherungszahlen in Deutschland leicht zurückgingen. Seitdem stiegen sie bis heute stetig an, natürlich dann auch begünstigt durch die Aufhebung des Verbots der katholischen Kirche, sich einäschern zu lassen. Ein Verbot, das seit 1886 bestand. Es wurde erst Mitte der 1960er Jahre mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil aufgehoben. Bis heute wirkt dieses ursprüngliche Verbot der katholischen Kirche, sich einäschern zu lassen, nach. Man findet nach wie vor allem in ländlichen katholischen Regionen, Vorbehalte gegen diese Bestattungsart, die nur ganz langsam schwinden. Das ist einfach eine Frage der Mentalität und Mentalitätsstrukturen. Das wissen die Kulturhistoriker, ändern sich nur sehr langsam. In der Bundesrepublik liegen Erd- und Feuerbestattungen etwa gleich auf, sagen die Statistiker. Dabei gibt es nach wie vor ein Nord-Süd-Gefälle und auch ein Ost-West-Gefälle, Denn in der DDR war die Erdbestattung die Ausnahme. In manchen Regionen ließen sich mehr als 90% der Menschen einäschern. Kulturwissenschaftler sprechen von einer immer stärkeren Individualisierung der Bestattungskultur. Für die besonderen Wünsche wie Weltraum, Diamant, See, Baum oder Flugbestattung ist die Kremierung eine Voraussetzung. Nicht jede Besonderheit ist in Deutschland erlaubt. Auch von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche Regelungen. Ja, dann haben wir hier noch das Urnenlager. Aus der Aschaufbereitung werden sie dann hier eingelagert. Dann wird jeden Tag eine Tour zusammengestellt. Von uns aus werden dann die Friedhöfe angefahren. Manche Friedhöfe jeden Tag, manche nur einmal in der Woche. Das passiert dann hier in den Kisten, wird das alles zusammengestellt und dann kommt der, wir sagen der Urnenfahrer, die bringt dann die Aschekapseln auf den Friedhof. Das wird dann alles hier, das macht die Spätschicht, die stellt das zusammen und dann am anderen Tag früh wird im Prinzip auf die Berliner Friedhöfe gefahren. Diese Reduzierung auf ein Häuflein Asche ist für mich so das Gefühl, ja, jetzt ist der Mensch wirklich komplett weg. Dass der Mensch da im Sarg noch ganz, wie er war, in seiner Größe und allem da liegt, war für mich immer beruhigend. Erika Maurer hatte vor dem Tod ihrer Mutter nie über die Art der Bestattung nachgedacht und schon gar nicht mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Und als dann die Beerdigung war, das war dann diese Aussegnung, nennt man das ja dann, in der Kapelle, dann wurde sie hinterher in ihrem Sarg in den Wagen geschoben und dann haben wir dem Wagen hinterher gewunken. Und das fand ich eine ganz merkwürdige Idee. Und ich wusste, sie fahren jetzt zum Krematorium. Ja. Und bei der Urnenbestattung war ich dann gar nicht dabei. Das habe ich gar nicht gewollt. Das hat meine Schwester gemacht. Mein Vater, da bin ich jetzt immer noch fest überzeugt, hätte sehr gerne eine Erdbestattung bekommen. Aber er hat das verdrängt und hat dann einfach gesagt, er macht es wie seine Frau, die vor ihm gestorben ist. Und jetzt liegen sie eben beide nebeneinander in ihrer Urne. Ist es beruhigend, vielleicht entlastend, festzulegen, in welcher Form man selbst in die Ewigkeit eingehen möchte? Erika Maurer und Wilfried Müller-Maurer haben sich darüber Gedanken gemacht. Und aus meiner Erinnerung haben wir gesagt, ja, so liegt eigentlich nahe auch so eine Feuerbestattung. Aber wir haben es nicht definitiv festgelegt. Wir haben eben schon mal drüber geredet und ich kann mich erinnern, dass ich dann gesagt habe, ach, dann will ich doch lieber verbrannt werden. Es geht auch noch ein bisschen darum, früher war das natürlich auch anders. Ein Grab wurde gepflegt und meine Tante ist jeden Tag mit ihrer Gießkanne zum Grab gefahren. Heute ist es so, die Kinder sind ja auch nicht mehr vor Ort und jetzt so ein Grab zu pflegen, warum soll das sein? Es gibt Friedwälder, das klingt eigentlich auch ganz gut. Das geht ja nur mit Feuerbestattung, wenn man an einem Baum zum Beispiel bestattet wird. Und das ist ein Ort, wo Angehörige hin können, aber sie sind nicht irgendwo in der Pflicht da mit Grabpflege. Das finde ich zum Beispiel auch ein Argument noch für mich. Wenn ich jetzt jemanden zur Asche verbrenne, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, jetzt kann ich eigentlich überall über den trauern. Das ist eigentlich egal, ob ich jetzt da zu dem Urnengrab gehe oder ob ich jetzt irgendwo an einer anderen Ecke einfach trauere über jemanden, der gestorben ist. Asche zu Asche. Eine Kulturgeschichte der Feuerbestattung. Feature von Kirsten Heckmann-Jans. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Regina Lemnitz, Friedhelm Tock und Martin Seifert. Schnitt Holger Klimchen, Ton Holger König. Regieassistenz Annette Krake, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.